Massenmedien-Filoländer berichteten vom 1. bis zum 3. Januar über die Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un zu C106/2017 in vollem Wortlaut oder in Auszügen. Darunter sind die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender, Zeitschriften, Internetzeitungen und Nachrichtenagenturen von Russland, Kuba, China, Vietnam, Iran, Kambodscha, Myanmar, Indonesien, Malaysia, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien, Ungarn, Bulgarien, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Nicaragua, Brasilien und den USA und die Internet-Homepages der Parteien und Organisationen vieler Länder und der regionalen Organisationen wie des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitees.